Fieken Ludolf lief ein Schudder über, als er den Mann da so stehen sah, das Gewehr in der Faust, ganz gelb im Gesicht, blau unter den Augen und mit einem Mund wie ein Strich. Aber dann wurde ihm besser, denn der Obmann befahl, »Sorge dafür, dass die Immen zur Stelle sind. Und die Frauensleute sollen Pecheis machen und Wasser. Komm aber gleich wieder. Warte mal, auch die Jungs sollen ein jeder ein Schießgewehr haben. Heute muss ein jeder helfen. Es geht um Kopf und Kragen und um noch mehr. Denn kriegen sie uns, denn so lassen sie uns lange sterben.« Die Dornen wurden durchsichtig. Man sah die Gesichter der Soldaten und Fieken Ludolf wollte schießen. »Bist du verrückt?« schnauzte ihn Wulf leise an. »Erst muss das Haupt fallen, dann kommt das andere ran.« Er sah durch das Schießloch, ging zurück, schob sein Gewehr durch, zielte lange und schoss. Ein Gebrüll kam von drüben. »Der lässt das Prahlen für eine Weile sein«, flüsterte er dem Ramlinger zu. »Blattschuss. Er war weg wie ein Wieselchen.« Er stieß einen Jungen an. »Sie sollen tuten und bimmeln, so toll sie können. Wir müssen Hilfe haben, hörst du? Und wenn ihnen das Blut aus den Ohren splitzt, blasen sollen sie, oder ich blase ihnen was.« Die Schweden standen um ihren Hauptmann. Der lag im Grase mit dem Rücken gegen eine Fuhre, und jedes Mal, wenn er atmete, sprang ihm das helle Blut aus der Brust. Ein ganz junger Offizier, ein Junge meist noch, kniete bei ihm und wischte ihm den Todesschweiß von der Stirn. Der Sterbende bewegte die Lippen, der junge Mann bückte sich ganz tief, nickte und sprang auf. »Wir müssen unseren Herrn Hauptmann rächen! Freiwillige vor!« Bloß ein Dutzend meldete sich, voran der alte Wachtmeister. »Lumpenpack«, schrie der Offizier, »bei den Weibern seid ihr Helden, aber hier geht's euch in die Hosen!« Er zeigte auf einige Leute, die sich nach hinten drücken wollten. »Ihr da, voran! Und wehe, wer ein und soll zurückgeht!« Er hielt ihnen die Pistole vor die Augen. Die Männer murrten. Es waren alles Bluthunde schlimmster Art, aber diese unheimliche Burg mitten im nassen Busche, die Scharfschützen darin, das sonderbare Tuten und Bimmeln in der Runde, das klemmte ihnen die Hälse zusammen. Der Offizier rief 20 bei Namen. »Ich zähle 1, 2, 3, und wer dann nicht im Graben ist, der schluckt sein eigen Blut. Denkt an Gustav Adolf, denkt an Breitenfelde, denkt daran, dass ihr Schweden seid und keine Krabatten. Also jeder 2 Pistolen in dem Brustlatz und das Finnmesser zwischen die Zähne und jetzt mit Gott für Schweden. 1, 2, 3! Er fasste sich nach der Brust und stürzte in das Gras. Der Wolfsbauer hatte ihn mitten durch das Herz geschossen. Einen einzigen Blick schmiss der Wachtmeister nach ihm hin, dann schrie er, »Vorwärts, Marsch!« und sprang mit einem Satze in den Graben, und mit einem Male war das Wasser voll von Schweden, aber es war, als wenn es kochend war, so schrien sie alle auf einmal auf, denn wie sie da waren, ein jeder von ihnen war in die spitzen Pfähle gesprungen. »Schießt sie doch wenigstens tot, das ist ja schrecklich!« rief der Prediger, aber der Obmann schüttelte den Kopf. »Nein, euer Ehren, wir haben dazu keine Zeit. Und je länger sie da quietschen, umso später trauen sich die anderen heran. Aber geht hin und sagt, dass überall gut aufgepasst wird und dass geblasen und gebimmelt wird und haltet euch zu den Frauen und den Kindern, da seid ihr nötiger.« Es war auf einmal ganz still. Man hörte die Finken schlagen und die Meisen piepen und ab und zu brüllte eine Kuh in den Ställen. Es hörte sich bald an, als ob die Schweden abgezogen wären. Aber nach einer Weile hörte man Axtschläge. »Haltet die Immen zur Hand«, sagte der Obmann zu Kaspar, »und das heiße Wasser und den Teer. Sie werden wohl eine Brücke machen wollen. Na, viel soll ihnen das auch nicht helfen, glaube ich.« Er frühstückte, behielt aber die Augen am Kuckloch, und dann steckte er sich eine Pfeife an. Er hatte den Ärger über den Ramlinger hinter sich, und außerdem hatten die Wachen gemeldet, dass von 2 Seiten Antwort gekommen war, und so dachte er, es wird schon gut gehen. Aber dann ärgerte er sich, dass er eine große Dummheit gemacht hatte. Einen kugelsicheren Kickturm hätte er in der Burg aufschlagen lassen sollen, dann konnte er sehen, was drüben gemacht wurde. Na, dümmer werde ich da auch nicht von, dachte er. 2 Stunden hatte er so dagesessen, da ließ das Hacken drüben nach. Man hörte, wie die Leute schleppten und stöhnten. Der Wolfsbauer schickte den Jungen hin. Sie sollen sich immenfest machen und die Körbe hierher bringen. Und dann alles an die Löcher, aber um den ganzen Wall und hier, er drehte sich nach Fickenludolf um, die Scharfschützen her. Aber erst geschossen, wenn ich sage. Auch dann noch nicht, wenn ich einmal schieße. Nach einer Weile standen 20 Popanzer rechts und links bei ihm. Die Bauern hatten die Immenmasken aufgesetzt, die Tücher um die Hälse gewickelt, dicke Röcke und drei Paar Hosen angezogen und diese unten zugebunden. Alle hatten dicke Handschuhe an und jeder sein Schießgewehr vor sich stehen. Hinter dem Vorsteher und Fieken Ludolf lagen die Immenkörbe. Sie waren an lange Stangen gebunden und es brummte darin wie in einem Wasserkessel, denn die Ausflüge waren verrammelt. Der Fuhrberger flüsterte, »Ich habe einen frei!« Der Obmann nickte, »Den Mann zu!« Es knallte, ein Schrei kam von drüben, dann ein lautes Fluchen. Man hörte die Dornbüsche krachen. Eine Brücke aus Fuhrenstangen bohrte sich durch und kam erst langsam, dann schneller über das Wasser. Der Burvogt drehte die Büchse nach der Seite, zielte und schoss. Drüben wurde wieder geflucht. »Wer einen frei hat, soll ihn totschießen«, befahl er. »Aber Vorsicht, wir haben keinen einen Mann über.« Es knallte fünfmal. Die Brücke fiel in das Wasser, ging aber wieder in die Höhe und wies eine breite und hohe Schutzwand aus Tannenhecke und Fuhrenzweigen auf. »Wer will die Immen werfen?«, fragte Wulf. »Kein verheirateter Kerl darf es sein. Du auch nicht, Ludolf. Aber Helmke, du.« Schierhorn kam und stellte sich neben den Oberobmann. »So«, befahl der, »jetzt, so wie ich rufe, ihr Sechster, so schnell wie es geht, die Körbe offen, Helmke die Stangen in die Hand gegeben und ihr anderen passt auf und sorgt dafür, dass keiner ihm was tun kann. Und hat er Unglück, gehst du an seine Stelle, Hinrich, und dann du, Jochen. Und beileibe nicht die Immen in das Wasser schmeißen, alle mitten in die Dornen. Die Leute auf der Brücke kriegen wir so schon klein.« In der Burg wieherte eine Stute, drüben antworteten die Hengste. Von der Heide her hörte man es tuten und dann bimmeln, aus der Burg wurde geantwortet. Der Kuckuck rief. Ein gelber Schmetterling flog über das Wasser, setzte sich auf den Kopf von einem der toten Männer in dem Graben und flog über die Dornbüsche. »Er will die anderen auch holen«, flüsterte der Rammlinger und griente. Von drüben hörte man keinen Laut. Dann knasterten die Dornen und mit einem Male schoss die Brücke über das Wasser und stieß sich in dem Walle fest. »Aufpassen, ruhig schießen«, flüsterte der Obmann. Sechs Schweden liefen wie verrückt die Brücke entlang, es knallte ein paar Mal und bloß einer kam oben an, ein junger Kerl mit Haaren so hell wie bei einem Kinde. »Nicht schießen«, rief Wulf, »lebendig fangen!« So wie der junge Mann über das Schutzdach wollte, riss ihn Schierhorn herüber und warf ihn dem Fiekenbauern zu. »Binden und hinlegen, aber nichts tun«, schrie der Obmann und schoss, und dann rief er, »Die Immen!« Schierhorn, der mit der Maske und dem vielen Zeug wie der leibhaftige Satan aussah, stand gebückt hinter der Schutzwand, den Bleiknüppel am Handgelenk und schielte über sich. Eine Hand packte in die Tannhecke. Der Bauer schlug mit dem Totschläger danach, ein Schrei kam, die Hand verschwand, das Wasser quatschte und dann schrie es lange. Ein Schuss fiel, wieder spritzte das Wasser auf. Ganz sachte, als mache er das alle Tage so, stellte sich Schevenkasper hinter den Elershäuser, ließ sich einen Immenkorb geben, riss den Boden ab, stellte die Stange hoch und gab sie Schierhorn in die Hände. Der nahm sie, wog sie und dann schrie er, »Aufgepasst, ihr da!« und kippte die Stange um und hinterher noch eine und die dritte, die vierte, die fünfte und die sechste.